von Fürsten, die längst nicht mehr sind. Hei, hei, das Schiff konnte kaum noch fahren. Was galt, war fehl, war fehl. Bestrafte mich, wie euch es gefällt. Das Leben von meinen Matrosen wiegt mehr als das Gold auf der Welt. Dann warf ihr das Gold in die Wolga, entschlossen sprang er hinterher.